Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Also wenn Herr Ball gesagt hat, Dada ist eine Art Narrenspiel aus dem Nichts, dann steckt da vielleicht schon diese Erkenntnis drin, dass man eben mit Lauten zunächst ja noch nicht bei den Bedeutungen angelangt ist, beim Sinn der Sprache, sondern bei einem elementaren Element der Sprache, die eben aus solchen Lauten besteht. Und im Grunde genommen bleibt es ja in jedem Menschen erhalten, also zum Beispiel, wenn er erstaunt, oder man braucht nur mal in ein Fußballstadion zu gehen. Dort sind lauter Lautpoeten beisammen, die also, was weiß ich, ein Gestöhne von sich geben, sobald einer mal eine Flanke vor das Tor schießt. Sagt Karl Riha, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. In Deutschland ist Riha der Pionier der Dada-Forschung. Er brachte einige Standardwerke über diese avantgardistische Bewegung heraus. Man kann sagen, ich versuche mich, obwohl es keiner eigentlich kann, in meine Zeit als Baby zurückversetzen und mal zu erinnern, welche Kreativität für mich verborgen war, als ich die ersten Laute stammelte. Es war die Entdeckung der Welt, wenn man so will, dass man plötzlich und so weiter sagen konnte. Und die Eltern standen davor und haben die Hände zusammengeschlagen und haben gesagt, das Kind lebt ja. Als ich mich mit Dada beschäftigt habe, hätte mich das fast meine akademische Laufbahn gekostet. Denn wenn Bekannten in der Berufsebene deutlich wurde, der hat sich mit Dada beschäftigt, war er ein Spinner. Und den können wir nicht zum Professor machen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf zu den Waffen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Haupt von Mann und Ross. Das Denken macht die Größe des Menschen aus. Unsere ganze Würde beruht also auf dem Denken. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Europa 1916. Es ist Krieg, eine tiefe Zäsur in der Geschichte Europas. Die Werte des Abendlandes brechen zusammen. Es ist der erste industrielle Krieg der Menschheitsgeschichte. Neue Wörter werden geprägt, Materialschlachten, Menschenmaterial. Die beiden Nachbarvölker, die Goethe, Bach, Voltaire und Pascal hervorbrachten, wüten gegeneinander 5 Monate lang vor Verdun. 400.000 Soldaten werden hingemetzelt, 800.000 verletzt, verkrüppelt. Tragödie des Irrsinns, der Bestialität. Das geistige Europa ist bankrott. »1.200 deutsche Geschütze aller Kaliber eröffnen das Feuer auf die Stellungen des Gegners. Dann feuern 150 Minenwerfer. Sprengminen und Stahlsplitter pflügen den Boden um, in den sich die Soldaten eingegraben haben. Man knallt sich gegenseitig ab oder stößt sich das Bajonett in den Bauch. Leichenberge junger Männer auf den Schlachtfeldern, zerfetzt, zersplittert, herausquellende Hirne und Därme.« Europa, das Abendland, das den Humanismus hervorbrachte, die Aufklärung, die Demokratie, die Menschenrechte, den Rechtsstaat, die Tiefenpsychologie, Europa verliert sein Gesicht. Es stellt sich die Frage nach dem Sinn. Gibt es einen Sinn? Mein lieber Prinz, ich bin heute Soldat in der Armee deines Großvaters, des Herrschers im Reiche der Gewalt geworden. Da ich Herr im Reiche des Geistes bin, kann ich mich nicht unter den Befehl eines geringeren Herrn stellen. Ich bitte dich und gebe dir den Auftrag, deinem Großvater mitzuteilen, ich befehle ihm, unmittelbar jede kriegerische Unternehmung zu unterlassen und Friedensverhandlungen unter meiner Leitung einzuleiten. Mit meinen besten Grüßen für deinen Großvater und dich, Johannes Bader. Ungewöhnliche Wortmeldung mitten im Krach des Krieges. ein Brief an den 10-jährigen Enkel des deutschen Kaisers, Prinz Wilhelm Friedrich. Ein Provokateur? Ein Verrückter? Wir werden auf Johannes Bader zurückkommen. Künstlerkneipe Voltaire. Allabendlich, mit Ausnahme von Freitag, Musik, Vorträge und Rezitationen. Eröffnung Samstag, den 5. Februar. Im Saale der Meierei, Spiegelgasse 1. Garderobengebühr 50 Centime. Wortlaut einer Plakatwerbung aus dem Frühjahr 1916 für eine Premiere in Zürich. Ein kleiner Saal mit einer Bühne von etwa 30 Quadratmetern und Platz für Tische für höchstens 50 Gäste. 1916 in Europa ist Krieg. 450 Kilometer Luftlinie und die Gebirgsmauer der Alpen liegen zwischen den Schlachtfeldern in Frankreich und dem Cabaret Voltaire. Cabaret, was im Französischen eher Kneipe als Kabarett bedeutet. In jenem unscheinbaren Etablissement in der Spiegelgasse in Zürich beginnt die Geschichte von Dada. Die Protagonisten der ersten Stunde sind Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp, Tristan Tzara, Marcel Janko, Richard Hülsenbeck. Es sind ja militärische Flüchtlinge. Sie wollten nicht ins Militär, sie wollten sich nicht totschießen lassen. Und das kann ich heute sehr gut verstehen, denn bei Kriegen zeichnet sich ja immer ab, dass die Zahl der Toten unter Umständen höher ist als die der Lebenden. Also insofern ist es eine antimilitaristische, eine antikriegerische Bewegung, was nicht heißt automatisch, dass sie jetzt eine reine Friedensbewegung war. Sondern es gab ja auch unter den Dadaisten selber Auseinandersetzungen oder ja kämpferische Auseinandersetzungen, die man mit berücksichtigen muss und die auch von den Dadaisten selber nicht negiert wurden. Was ist Dada? Eine Kunst? Eine Philosophie, eine Politik, eine Feuerversicherung oder Staatsreligion? Ist Dada wirkliche Energie? Oder ist es gar nichts, das heißt alles? Dada ist Gott, Geist, Materie und Kalbsbraten zu gleicher Zeit. Nicht allein hier, sondern auch da, da ist das Leben. Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou. Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Was wir Dada nennen, ist ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das alle höheren Fragen verwickelt sind. Eine Gladiatorengeste. Dada ist Antisemantik. Bevor Dada da war, war Dada da. Dada hat Schwingen, die gewaltiger als 100 Urwälder sind. Dada ist eine Rose, die eine Rose im Knopfloch trägt. Was Dada ist, wissen nicht einmal die Dadaisten. Das weiß nur der Oberdada. Und der sagt's niemand. Akademische Definition. Dada ist eine Abrechnung, eine Tabula Rasa-Abrechnung mit allem. Dada ist ein Protest gegen das mörderische Getümmel, den blutigen Ernst des Ersten Weltkrieges, gegen das obrigkeitshörige Bürgertum, dessen Bildungsideale, ästhetische Normen und Moralvorstellungen. Es ist eine Bewegung gegen eine als sinnentleert empfundene Sprache und überhaupt gegen die verstandesmäßige Erklärung der Welt. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Ich will meinen eigenen Unfug und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm entsprechen. Ich lasse die Laute ganz einfach fallen. Worte tauchen auf. Schultern von Worten, Arme, Beine, Hände von Worten. Ei, oi, u. Diese vermaledeite Sprache, an der Schmutz klebt wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben. Das Wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. Gati beribimba. Gati beribimba. Gadiama gramma berida bimbala glandri. Galassassa lauli talumini. Gadi beribim blassa. Glassala laula loni kadorsu sassalabim. In der Poesie, in der Literatur ist es so, dass der Rückgriff auf die Lautebene natürlich eine höchste Kreativität entfaltender Prozess ist, weil man da ja zunächst mal hinter die Sätze zurück muss, hinter die Worte zurück muss, auf das Urelement der Sprache, und das sind die Laute. Und dass sich auf dieser Ebene Poesie formulieren lässt, ist eine Entdeckung der Dadaisten gewesen. Im Lauf des Ersten Weltkriegs breitete sich die dadaistische Idee international aus. Nach dem Anfang der Dada-Bewegung in Zürich bildeten sich dadaistische Kreise in Genf, Berlin, Köln, Hannover, Paris und in New York, wo Marcel Duchamp im Jahr 1917 mit seinem Urinbecken als Ausstellungsstück für einen Skandal sorgte. wenn ich nur eine Formel suche, nachdem man nun Dada auslegt, dann gehe ich an der Bewegung selber vorbei. Sie war irritierend. Sie hat die Dadaisten selber irritiert und sie hat natürlich erst recht das Publikum irritiert, das mit Dada zu tun hatte. Aber genau diese Irritation ist ein Kern der Dada-Bewegung. Der Schriftsteller und Kulturkritiker George Steiner schreibt, das Erbe Dadas war immens. Es hat seither in abendländischer Kunst, Literatur und ästhetischer Debatte keine bedeutsame Bewegung gegeben, die nicht von Dada herkommt. Die Konstruktion und Postmodernismus sind Dada. Der Kult des Absurden im Existenzialismus leitet sich von Dada her, genau wie die anarchischen Rituale des Blumenkindes. Happenings sind purer Dada. Walter Serner, Dr. Jur. Unter dem Namen Dr. Serner beteiligte er sich an der Dada-Bewegung in Zürich, damals 27 Jahre alt. Der Philosoph Peter Sloterdijk nennt ihn den reflektiertesten unter den Dadaisten. Serners Hauptwerk »Letzte Lockerung« gilt als einer der wichtigsten Dada-Texte. Sloterdijk charakterisiert das Buch als »eine Folge von philosophisch-poetischen Miniaturen, gemischt aus Kulturkritik und Zyankali«. Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gauguins besprochen werden. Über dieses Chaos von Dreck und Rätsel einen erlösenden Himmel stülpen, den Menschenmist ordnend durchduften. Ich danke. Deshalb werden Philosophien und Romane erschwitzt, Bilder geschmiert, Plastiken gebosselt, Symphonien hervorgeächzt und Religionen gestartet. Welch ein erschütternder Ehrgeiz, zumal diese eitlen Eseleien durchwegs gründlich, besonders gründlich in mitteleuropäischen Gauen missglückt sind. Alles Unfug. Säkular. Ist das nicht auch ein Wahn? Oh, stundenlang, Kikeriki! Gewiss, aber es ist der dünnste, der letzte, der helle Wahnsinn. Ich kann mir deshalb freudvoll gestatten, Kikeriki zu schreien. Ich habe soeben Kikeriki geschrien. Kikeriki! Hans Richter berichtet von einer Dada-Show in Zürich, wo Serner aus seinem Werk »Letzte Lockerung« vorlas. Die Elektrizität im Saal steigerte sich zur Hochspannung. Zuerst war es so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Dann begannen Zwischenrufe. Erst höhnisch, dann wütend. »Laus! Schwein! Unverschämt!« Bis ein Lärmkonzert daraus wurde, in dem man Serner kaum hörte, aber doch noch in einer Lärmpause den Satz »Napoleon war doch auch ein ganz kräftiger Lümmel!« Dann ging es los. Warum gerade bei Napoleon, der doch gar kein Schweizer war, weiß ich nicht. Die jungen Leute, die meistens im oberen Rang saßen, sprangen mit Teilen des Geländers, das mehrere hundert Jahre der Zeit widerstanden hatte, in den Fäusten auf die Bühne, jagten Serner bis in die Soffitten hinauf, zerschlugen die Schneiderpuppe, den Stuhl, zertrampelten das Bukett. Der ganze Saal war in Aufruhr. Letzte Lockerung. Diese Dekomposition setzt ja wirklich ein Lösen aus den herkömmlichen Kombinationen, den herkömmlichen Zwängen der Zuordnung, tritt da heraus und eröffnet eben einer gewissen Freiheit den Raum, die aber nicht von allen Leuten, die das rezipieren, als Freiheit wahrgenommen wird, sondern von vielen Leuten als Vergewaltigung, Verrohung, da verkommt einer. In diesem Sinne hat Serner provoziert, aber dem durchaus auch unseren, ja, vermeintlich so normalen, so richtigen Verstand aufzurütteln versucht. Rütteln meint ja nicht nur etwas kaputt machen, sondern meint ja auch etwas aus seinen Zwängen, aus seiner Verkrustung zu lösen. Und in diesem Sinne ist Serner wohl ein wichtiger, zentraler Dadaist gewesen. Raul Hausmann, den führenden Kopf der Berliner Dada-Bewegung, nannten sie den Dadasophen. Damals Anfang 30, Maler, Bildhauer, Fotograf, Schriftsteller, Entdecker der Fotomontage. Ich verkünde die dadaistische Welt. Die Dichter haben die Weisheit des einfachen Menschen zerstört, den Jubel des orphischen Unsinns. Ertränken wir sie im Unflat ihrer so grässlich ernsthaften 60-bändigen Werke. Der Maler malt, wie der Ochse brüllt. In Berlin erscheint eine Reihe von Dada-Manifesten. Federführend sind meist Raul Hausmann und Richard Hülsenbeck. Das Manifest »Was ist der Dadaismus und was will er in Deutschland?« ist ein ungeheurer Spott auf alle politischen und künstlerischen Tendenzen. Es wird gefordert, die tägliche unentgeltliche Speisung aller Intellektuellen, die Erziehung des Proletariats durch den Zirkus, die Gründung einer Sexualzentrale, die Einführung der dadaistischen Gesetze als Staatsreligion. Die Dadaisten tragen die Literatur und die Poesie auf die Straße. Den 100. Geburtstag Gottfried Kellers kann man auch so feiern. Wir setzten uns mitten auf die Fahrbahn, zwischen die Autos, unter die großen glühenden Kohlelampen und wir lasen Sätze aus dem grünen Heinrich. Wir blätterten von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Es war sehr schön. Die Welt kennt die Hierarchie. Auch die Dadaisten haben ihr Ranking. Johannes Bader ist der Topman der Berliner Dadaisten. Die dadaistischen Freunde nennen ihn Oberdada. Bader war mit seinen 44 Jahren der älteste der Dadaisten. Seine Mitstreiter waren in den turbulenten Dada-Jahren 1918 und 19 noch Twins. In der Tat ist der Oberdada Bader eine herausstechende Figur. Dazu muss man sehen, dass er eigentlich von Natur aus anarchistisch war. Er war ja, wenn man so will, größenwahnsinnig. Seine berühmteste Aktion war die Unterbrechung des Hofpredigers Triander im Berliner Dom. Man muss dazu wissen, Triander war ein Kriegsprediger. Er war unmittelbar der höfischen Gesellschaft repräsentativ. Und ihn unterbricht Bader in der Kirche, indem er vor die Kanzel tritt und hinaufruft, ja, was ist sie denn eigentlich, Jesus Christus? Doch höchstens eine Wurstsemmel. Das hat den Dadaisten imponiert. Bader wurde angeklagt wegen Gotteslästerung. Weitere Bader-Aktionen. Oktober 1918. In der Straßenbahn nach Berlin-Steglitz erblickt Bader den Reichstagsabgeordneten und Staatssekretär Philipp Scheidemann, der einige Tage später von einem Fenster des Reichstags die Deutsche Republik ausrufen und dann der erste Reichskanzler der Weimarer Republik werden sollte. Kaum, dass sie ihn ausgespäht hatten, umringten Bader und seine Gefolgschaft den Parlamentarier auf der hinteren Plattform. Bader, der sich einen pastoralen Vollbart zugelegt hatte, hielt eine Ansprache mit einer dröhnenden Stimme, die straßenweit zu hören war, und ernannte Philipp Scheidemann zum Ehrendada. Bader lässt sich eine Überstaatsvisitkarte drucken. Präsident des Erd- und Weltballs, Leiter des Weltgerichts, wirklicher geheimer Vorsitzender des oberdadaistischen intertellurischen Völkerbundes. Bader schreibt einen Brief an Papst Benedikt den 15. Bader kommt in die Peterskirche und wird die erste Welt-Dada-Messe zelebrieren. Benedikt soll Posaune blasen. 16. Juli 1919. Die Weimarer Nationalversammlung verabschiedet den Artikel 118 der Weimarer Verfassung. Jeder Deutsche hat das Recht, seiner Meinung in Wort und Schrift oder in anderer Form freien Ausdruck zu geben. Oder in anderer Form. Johannes Bader befindet sich als Zuschauer im Parlamentsgebäude. Er wirft über den Häuptern der Abgeordneten Flugblätter ab und fordert die Ablösung der Regierung durch die Gruppe Dada. Unter der Überschrift »Grüne Leiche« wird die Ankunft des Oberdada auf dem weißen Pferde angekündigt, als höchster Schiedsrichter des jüngsten Gerichts. Eines der ersten Happenings. Mein Interesse an Bader kam eigentlich dadurch zustande, dass ich über Hausmann mit dieser Figur befasst war und dann auch noch weitergehend. Zum Beispiel, dass ich einen Anruf von einem Pfarrer aus Berlin bekam, der mir sagte, auf wunderbare Weise seien bei ihm Originalmanuskripte vom Oberdada Bader gelandet. Eine ältere Dame hätte sie auf ihrem Dachboden vorgefunden. Ich habe zunächst nicht darauf reagiert, weil ich dachte, da spinnt einer. Habe dann zurücktelefoniert und habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin rübergefahren. Und habe festgestellt, es handelt sich hier um eine Hinterlassenschaft des Oberdada, der so eigentlich immer wieder neue Entwürfe gefasst hat. Und ich habe dann einiges davon herausgegeben, weil ich mir sagte, das gehört eigentlich heute auch noch publik gemacht. Karl Riha gewährte dem Autor dieses Radiofeatures einen Einblick in einige originale Aufzeichnungen und Collagen Johannes Baders, die zum großen Teil bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Arbeiten aus Baders späteren Jahren. Eine Collage besteht aus der halben Seite eines Schulatlasses aus dem Jahr 1942. Abgebildet sind die Alpen und Teile von Frankreich, Deutschland, Italien sowie Teile Südosteuropas. Auf die Karte hat Baader schwarze Buchstaben unterschiedlicher Größe in Frakturschrift geklebt. Hit Hitler am Hitlersten. Auf den unteren Rand hat Baader einen Satz geschrieben. Der Kölner sagte, du bist ja Jeck. Künftig wird es heißen, du bist ja Hit. Baaders Wesen strahlte jenes radioaktive Fluidum aus, das von derwischen, afrikanischen Marabus, russischen Starezin, polnischen Wunderrabbis emaniert. Er war der unbestreitbar ehrwürdigste, erhabenste in unserer Mitte. Politischer Dadaismus und der Oberdada in vorderster Front. Verwirrende Aktionen in Parlament, Kirche, Straßenbahnen, auf Straßen und öffentlichen Plätzen. Und heute? Frage an Karl Riha. Wie wäre es mit einer Portion Dada im öffentlichen Leben unserer Tage? Dass dadaistisches Verhalten auch heute noch imitierbar oder wiederholbar ist, das würde ich nicht bestreiten wollen, denn es ist ein Heraustreten aus der Konvention und kann durch dieses Heraustreten aus der Konvention durchaus eine gewisse Irritation schaffen und darauf setzen, dass aus dieser Irritation etwas Neues entsteht, das auch sehr lebendig und belebend sein kann. Und in diesem Sinne würde ich fast sagen, wir brauchen ja aktuell Formationen, die dadaistisch auftreten, weil man dadurch etwas aus der Starre der Verhältnisse erlöst wird. Und gerade solch eine Erlösung aus der Starre bringt ja Bewegung. Und in die Bewegung kann man Hoffnungen setzen. Also in dem Sinne würde ich Ihre Frage durchaus positiv beantworten. Sie hörten Dada, lauter Lautpoeten von Klaus Schüli. Es sprachen Beate Himmelstoß, Burkhard Dabinus und Andreas Neumann. Technik Regina Stärke. Regie Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.